Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. April 1961. Der Raketenstartplatz Baikonur liegt in der kasachischen Steppe. Die Gegend ist menschenleer, dazu noch flach wie ein Teller. Von hier sind es etwa 800 Kilometer bis zur nächsten größeren Stadt. Ein idealer Ort, um Raketen zu testen. Seit Monaten laufen in dieser Einöde die Vorbereitungen für den Flug des ersten Menschen ins All. Und jetzt ist der Tag endlich gekommen. Der erste Kosmonaut ist ein junger russischer Militärflieger namens Juri Gagarin. Ob ich glücklich darüber bin, dass ich in den Weltraum fliegen werde? Natürlich bin ich glücklich. Denn in allen Zeiten und Epochen galt es als höchstes Glück der Menschen, an neuen Entdeckungen teilzunehmen. Das Wetter ist gut an diesem 12. April 1961. Kein Wölkchen am Himmel, klare Sicht. Der 27-Jährige zwängt sich auf den Liegesitz der beklemmend engen Raumkapsel Vostok 1, die auf der Spitze der 38 Meter hohen Trägerrakete sitzt. 2 Stunden muss Juri Gagarin in liegender Stellung, angeschnallt und mit angewinkelten Beinen, in seinem dichten, starren Raumanzug ausharren, bis die Trägerrakete fertig betankt ist und alle Systeme auf ihre Funktionstauglichkeit überprüft worden sind. Geräuschlos schloss ich die Luke. Ich war allein mit den Geräten. Kunstlicht war an die Stelle des Sonnenlichts getreten. Ich konnte alles hören, was draußen auf der lieben, mir noch teurer gewordenen Erde geschah. Ich meldete: Achtung Erde, hier ist der Kosmonaut. Funkverbindung geprüft. Druck in der Kabine 1 Einheit. Feuchtigkeit 65%. Temperatur 19 Grad. Druck in den Orientierungssystemen normal. Befinden gut. Startbereit. Bis zu diesem Tag haben die Russen zwar schon mehrmals Tiere ins All befördert, aber bis zu Gagarins Flug war es dem Chefkonstrukteur der russischen Raumfahrt, Sergei Koroljow, erst 3-mal gelungen, Tiere auch wieder lebend zu bergen. Juri Gagarin soll vorsichtshalber nur eine einzige Umrundung der Erde in Angriff nehmen. Was wird geschehen, wenn ein Mensch in die Schwerelosigkeit eintritt? Keiner kann das voraussagen. Womöglich wird Gagarin den Verstand verlieren. Nur eine von vielen Befürchtungen. Gagarins Reise geht ins Ungewisse. Die menschliche Belastung für Sergei Koroljow, der als Chefkonstrukteur die Verantwortung für diesen Flug trägt, ist fast nicht auszuhalten. Alle möglichen Katastrophen schießen ihm durch den Sinn. Ein Brand, eine Explosion, eine Kursabweichung der Rakete. Juri Gagarin selbst verspürt keine Angst. Er freut sich auf seine Aufgabe. Er ist mit Leib und Seele Flieger. Flugzeuge, die schneller als der Schall fliegen, sind seine Leidenschaft. Ins All zu fliegen, noch dazu als erster Mensch, das ist für ihn das Größte. 9:07 Moskauer Zeit. Der Countdown für die Rakete erfolgt. Als er bei Null anlangt, werden die Triebwerke gezündet. Flammen und Rauch verhüllen den Startplatz. 20 Millionen PS setzen sich in Bewegung. Die Rakete mit dem Raumschiff hebt ab. Poyechali. Gagarin freut sich. Los geht's. Der Start verläuft exakt nach Plan. Ich hörte ein Pfeifen und immer stärker werdendes Heulen und fühlte, wie der ganze Rumpf des gigantischen Schiffes erzitterte und sich langsam, ganz langsam von der Startvorrichtung löste. Ich fühlte, wie mich eine unüberwindliche Kraft immer fester in meinen Sessel drückte. Die Trägerrakete, auf deren Spitze das Raumschiff sitzt, hat 3 Antriebsstufen. Jede dieser Stufen besteht aus Raketenmotoren, also Triebwerken, und Treibstofftanks. Die drei Stufen werden nacheinander gezündet. Den Anfang macht die erste und größte Stufe, die mehr als die Hälfte des Treibstoffes enthält. Wenn der Treibstoff abgebrannt ist, wird die nutzlos gewordene Stufe abgeworfen, eigentlich abgesprengt, und die nächste Stufe geht auf volle Leistung. Das Abwerfen erfolgt deswegen, weil jede Raketenstufe sehr viel wiegt. Die Rakete wird also mit jeder abgesprengten Antriebsstufe leichter und verbraucht somit weniger Treibstoff. Die Rakete kann auf diese Weise auf 28.000 Stundenkilometer beschleunigen. Mit der zweiten Stufe durchquert die Rakete die Atmosphäre, also die Lufthülle, die die Erde umgibt. Die dritte Stufe schießt das Raumschiff auf seine Umlaufbahn um die Erde. 9.21 Uhr. Die Abtrennung der dritten Raketenstufe ist erfolgt. Das Raumschiff fliegt jetzt mit 28.000 Stundenkilometern auf seiner Umlaufbahn um die Erde. Gagarin meldet: Befinden ausgezeichnet, Gefühl der Schwerelosigkeit wirkt angenehm, ruft keinerlei Beschwerden hervor. Es heißt, Koroljow habe sich zu diesem Zeitpunkt den Schweiß von der Stirn gewischt, eine Zigarette angenommen, obwohl er Nichtraucher ist, und gierig den Rauch eingesogen. Dann habe er verschiedene Mitarbeiter im Kontrollraum heftig umarmt und dabei unentwegt ausgerufen: Haben Sie Dank, aufrichtigen, herzlichen Dank. Das Schiff hatte seine Bahn, die breite Straße durch den Weltraum, erreicht. Der Zustand der Schwerelosigkeit setzte ein. Man empfindet in allen Gliedern eine ungewöhnliche Leichtigkeit. Ich löste mich vom Sessel und schwebte zwischen Decke und Boden der Kabine. Viele Menschen denken, dass es außerhalb der Erde keine Erdanziehungskraft mehr gibt und dass man deswegen schwerelos wird. Das ist falsch. In der Höhe, auf der Gagarin fliegt, beträgt die Anziehungskraft der Erde immer noch 91%. Aber die Geschwindigkeit von etwa 28.000 Kilometer pro Stunde, mit der das Raumschiff nun fliegt, schafft eine gewaltige Fliehkraft. Und diese Flieh- oder Zentrifugalkraft kann die Anziehungskraft der Erde im Raumschiff kompensieren. Also aufheben. Der Körper und alle Gegenstände haben nun kein Gewicht mehr und schweben frei umher. Um 10.02 Uhr verkündet der Rundfunk das Ereignis, das den meisten Menschen auf der Erde wie ein Wunder vorkommt. In Juri Gagarins Heimat geraten die Menschen in helle Aufregung. Ein Mensch im Weltall, einer von uns. Die Sensation macht in Windeseile die Runde. Gagarin hatte seiner Frau erzählt, dass er erst 2 Tage später starten würde. So wollte er ihr die Angst ersparen. Jetzt poltert es an der Tür und die Nachbarin berichtet aufgeregt, was sie soeben im Radio gehört hat. »Waljuschka, schalt den Radioapparat ein. Juri ist im Weltraum.« Valentina Gagarina fällt aus allen Wolken. Bei ihr dreht sich alles. Sie sieht die Nachbarin an und weiß deren Namen nicht mehr. Sie geht zum Radio und kann sich nicht erinnern, wie man es einschaltet. 10.06 Uhr. Gagarin fliegt auf der Nachtseite der Erde, im Erdschatten. In der dichten Druckkammer des Raumschiffes herrschen Temperaturen von etwa 20 Grad. Außerhalb des Raumschiffes sind es minus 150 Grad. Er rast durch die kosmische Nacht. In jeder Sekunde legt das Raumschiff 8 Kilometer zurück. In innerer Erregung blickte ich mich um, denn ich wollte alles sehen, erkennen und verstehen. Durch die Seeschlitze sah ich die Sterne klar und kalt wie Diamanten schimmern. Weltraumfahrer. Kosmonauten nennt man sie in Russland. Astronauten sagt man in Amerika. In China nennt man sie Taikonauten, in Frankreich Spationauten. Weltraumfahrer haben immer Forschungsarbeit zu verrichten, wenn sie ins All fliegen. So auch schon Juri Gagarin. Ich empfand während des Fluges weder Hunger noch Durst. Doch schrieb das wissenschaftliche Programm vor, zu einer bestimmten Zeit Nahrung aufzunehmen. Ich aß genauso wie auf der Erde. Nur etwas war dabei umständlich. Ich konnte den Mund nicht weit öffnen. Plötzlich wird es wieder hell. Gagarin fliegt wieder auf der Tagseite der Erde. Die Sonnenstrahlung ist im Weltraum um ein Vielfaches stärker als auf der Erde. Grell blendend steht die Sonne im schwarzen Himmel. Der Anblick der Erde bewegt den Russen zutiefst. Blau, eine große blaue Kugel. So sieht die Erde aus dem Weltraum aus. Wunderschön. Und er ist der erste Mensch, der die Erde so sieht. Die Erde erfreute das Auge durch eine bunte Farbenpalette. Sie war von einer zartblauen Aureole umgeben. Der Streifen wurde immer dunkler, türkisfarben, blau, violett und ging schließlich in kohlschwarz über. Er muss sich zur Ordnung rufen, muss sich auf den Flug konzentrieren. Er befindet sich bereits über Afrika. Die Einleitung der Landung steht unmittelbar bevor. 10.25 Uhr. Die automatische Einschaltung der Bremstriebwerke setzt ein. Das Herabsetzen der Geschwindigkeit bewirkt, dass das Raumschiff wieder stärker von der Erde angezogen wird. 12 Sekunden nach Abschalten der Bremstriebwerke wird der Bereich des Raumschiffes, in dem die Geräte und Triebwerke sind, abgesprengt. Übrig bleibt nur die kugelrunde Kommandokabine der Vostok 1, der sogenannte Landeapparat. Und der fällt jetzt. Kilometer um Kilometer, vom Himmel zurück zur Erde. Die Landung ist die schwierigste und auch die dramatischste Etappe eines Weltraumfluges. Sobald das Raumschiff wieder in die schützende Lufthülle, die dichten Schichten der Atmosphäre, die die Erde umgibt, eintritt, entsteht Reibung. Dabei kommt es zu Temperaturen von mehreren tausend Grad. Die Antennen schmelzen. Der Funkverkehr bricht ab. Koroljow im Kommandobunker sagt in den nächsten 22 Minuten keinen Ton mehr. Ganz still wird er und sehr blass. Hat er den Landeapparat auch wirklich so konstruiert, dass Juri die Höllenfahrt, die jetzt kommt, überstehen wird? Die Raumkapsel wird zum Feuerball. Durch die Bullaugen sieht Gagarin, wie die Flammen das Raumschiff umtosen. Die Fenster verfärben sich rötlich-braun. Ein Hitzeschild schützt Vostok 1 vorm Verglühen. Es leitet die Hitze von der Kapsel weg. Ohrenbetäubend kracht es, als es sich aufheizt. Der lodernde Feuerball, zu dem das Raumschiff geworden ist, dreht sich bei seiner rasanten Fahrt torkelnd um sich selbst. Die ganze Kapsel vibriert. Als sie 12 Kilometer über der Erde die Schallmauer durchbricht, beginnen die Geräte vor Gagarins Augen zu verschwinden. Das Pfeifen des Windes kreischt in seinen Ohren. Dann ein ohrenbetäubender Knall. Der Deckel der Ausstiegsluke wird weggesprengt. In wenigen Sekunden soll der Raumfahrer aus der Kapsel herausgeschleudert werden. Da kommt der Schuss. Auf einer Höhe von 7000 Metern wird Gagarin mitsamt seinem Liegesitz aus dem Landeapparat herauskatapultiert. Schon entfaltet sich der Fallschirm. Unten schimmerte das Band der Wolga. Sofort erkannte ich den großen russischen Strom und die Ufer. Hier hatte ich fliegen gelernt. Alles war mir vertraut. Das weite Land, die Frühjahrsäcker, die kleinen Wäldchen. Gagarin weiß jetzt, er wird überleben. Er wird heil und gesund auf der Erde landen. Er wird seine Familie, seine Frau und die beiden kleinen Mädchen wiedersehen. Ein unglaubliches Glücksgefühl breitet sich in ihm aus. Später behauptet er, dass er da anfing zu singen. Ein einfaches russisches Volkslied. Sanft landet er auf einem Acker, südwestlich der Stadt Engels in der Nähe eines Dorfes. 4 Kilometer entfernt von ihm schlägt die Vostok-Kapsel auf dem Boden auf. Der erste Flug eines Menschen ins All ist nach genau 108 Minuten beendet. Die ersten Menschen, die dem Kosmonauten begegnen, sind eine Bäuerin mit einem Tuch um den Kopf und ihre Enkeltochter. Von Raumfahrt hat die alte Bauersfrau noch nie etwas gehört. Sie erschrickt, als der Mann in dem orangen Raumfahreranzug mit den vielen Elektroden, Kabelanschlüssen und Schnüren und dem hellen Helm mühsam gebeugt auf sie zugeht. So etwas hatte sie noch nicht gesehen. Und Sie kommen wirklich aus dem Weltraum? Fragte die Frau. Ja, wirklich. Denken Sie bloß, erwiderte ich. Juri Gagarin hat großen Charme und ein gewinnendes Lächeln. Die Frau fasst Vertrauen zu ihm, auch wenn sie nicht wirklich versteht, wovon er spricht. Von den umliegenden Feldern kommen Landarbeiter dazu. Eine zufällig vorbeifahrende Einheit von Soldaten hilft Gagarin endlich, den Helm und den steifen Anzug abzulegen und der Bodenstation in Baikonur zu melden, wo er sich befindet und dass er wohlbehalten gelandet ist. Koroljow wird sofort informiert. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, bevor ich ihn nicht gesehen habe, stammelt der Chefkonstrukteur im Kosmodrom von Baikonur. Der Rundfunk meldet Gagarins erfolgreiche Landung. Die Leute in Moskau tanzen auf den Straßen. Wildfremde Menschen umarmen sich. Die Freude darüber, dass Gagarin wohlbehalten gelandet ist, erfasst das ganze Land. Als Gagarin 2 Tage später in Moskau eintrifft, wo er endlich auch seine Frau wieder sieht, bereiten ihm die Menschen einen triumphalen Empfang. Gagarin erhält die höchste Ehrung, die einem Bürger seines Landes zuteil werden kann. Er bekommt den goldenen Stern angeheftet, der ihn zum Held der Sowjetunion macht. Koroljow, der Chefkonstrukteur, sieht sich die Feierlichkeiten im Fernsehen an. Er kann nicht dabei sein. Zu Tode erschöpft von den kräftezehrenden Anstrengungen der letzten Tage, ruht er sich in seiner Moskauer Wohnung aus. Ohne Koroljow, das kann man ganz klar sagen, hätte Gagarins Flug ins All nicht stattgefunden. Sergei Koroljow war lange Zeit die Nummer 1 der russischen Raumfahrt. Unter seiner Aufsicht wurde 1956 der erste Satellit, oder Sputnik, wie es im Russischen heißt, ins All geschossen. Mit Sputnik 2 umkreiste zum ersten Mal ein Lebewesen, die Hündin Laika, die Erde. Aber Koroljows größter Erfolg war natürlich Juri Gagarins Flug ins All. Sein großer Anteil an diesem Triumph wurde erst nach seinem Tod bekannt. Solange er lebte, wurde sein Name geheim gehalten. Er war zu wichtig für die russische Raumfahrt. Man hatte wohl Angst, dass er entführt werden könnte. Am Abend dieses außergewöhnlichen Tages sagt Juri Gagarin zu seiner Frau, dass er sie jetzt noch mehr braucht als früher. Als wüsste er bereits, dass man ihn mit großer Entschiedenheit daran hindern würde, das zu tun, was er sich am meisten wünschte. Ein zweites Mal in den Kosmos zu fliegen. Vielleicht ist es gut, dass er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass er nicht einmal mehr Düsenflugzeuge fliegen soll. Schwierige Jahre liegen vor Juri Gagarin. Gagarins spektakulärer Pionierflug ins All begeistert die Menschen auf der ganzen Welt und löst ein beispielloses Wettrennen in der bemannten Raumfahrt aus. Es ist die Zeit des Kalten Krieges. Der Ausdruck Kalter Krieg bezeichnet die feindselige Haltung, mit der sich die beiden Supermächte USA und Sowjetunion, zu der Russland gehörte, zwischen 1945 und 1990 hochgerüstet gegenüberstanden. Die Supermächte vermieden zwar den heißen Krieg, trieben aber in einem beispiellosen Wettrüsten die Entwicklung von Atomwaffen voran. Die Gefahr eines Atomkriegs hing in der Luft. Die beiden Supermächte versuchen sich in vielen Bereichen, auch im Weltraum, gegenseitig zu übertrumpfen. Nach Gagarins Pionierflug wird die Raumfahrt in den USA zu einer nationalen Angelegenheit ersten Ranges erklärt. Die Sowjetunion setzt ebenfalls alles daran, bei diesem Wettkampf auch weiterhin vorne zu liegen. Chefkonstrukteur Koroljow kann in diesen Jahren so viel Geld ausgeben, wie er nur möchte. Hauptsache, er erreicht immer neue Rekordmarken. So folgt auf den ersten Mann im All bald die 24-jährige Valentina Tereshkova als erste Frau. 1964 schickt Koroljow in einem neu konstruierten Raumschiff gleich 3 Männer auf einmal hoch. Der Vorsprung der Sowjetunion scheint nicht mehr einholbar. Jetzt müssen die Russen nur noch als erste Nation Menschen auf den Mond schicken. Dann sind sie wirklich unangefochten die Nummer 1 in der Raumfahrt. Gagarin bittet in diesen Jahren oft darum, auf eine neue Mission geschickt zu werden. Die Antwort ist immer Niet, nein. Zu wertvoll ist das Leben des ersten Mannes im All für die Sowjetunion. Nicht einmal Düsenflugzeuge darf er mehr steuern. Vorsicht, Vorsicht ist die Devise. Für einen wie Gagarin, der sich ein Leben ohne Raumschiffe und Flugzeuge nicht vorstellen kann, eine schwere Prüfung. Welche Vorsicht! Ich kann auf das Fliegen nicht verzichten. Ich bin Flieger und ich kann nicht leben, ohne zu fliegen. Kosmonaut zu sein ist mein Beruf und ich habe ihn nicht ergriffen, nur um den ersten Flug zu machen und ihn dann gleich wieder aufzugeben. Rasant entwickelt sich die Raumfahrt weiter. Leider weiterhin ohne Gagarin. Das Wettrennen zum Mond ist in vollem Gange. Da erkrankt Koroljow, der Chefkonstrukteur, an Krebs. Bei einer routinemäßigen Operation im Januar 1966 stirbt er. Gagarin kämpft nach dessen Tod wie ein Löwe darum, dass er wenigstens wieder Flugzeuge fliegen darf. Wenigstens das. Mit Engelszungen redet er auf die Verantwortlichen ein. Nach zähem Ringen bekommt er endlich die Erlaubnis. Und dann stürzt Juri Gagarin am 27. März 1968 bei einem ganz normalen Trainingsflug mit einer MiG-15 ab. Ein Absturz, den man sich bis heute nicht so recht erklären kann. Das Flugzeug hatte keine Blackbox an Bord, die aufgezeichnet hätte, was passiert ist. Sobald Gagarins Tod bekannt wird, trauert das ganze Land. Am Tag der Beerdigung ist ganz Moskau dabei. Dabei, als man Gagarins Urne in der Kremlmauer beisetzt. Wenigstens ist er bei dem gestorben, was er auf der Welt am meisten liebte, trösten sich die Trauernden gegenseitig. Beim Fliegen. Forward. Forward. 40 feet down, 2.5. Am 21. Juli 1969 landen die Amerikaner auf dem Mond. Ein Jahrhundertereignis, wie 8 Jahre zuvor Gagarins Flug ins All. Die ganze Welt verfolgt an den Bildschirmen, wie der amerikanische Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond setzt und dabei den berühmten Satz spricht: Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Das Wettrennen zum Mond hat die Sowjetunion verloren. Der Tod Koroljows, meinen viele, hat die russische Raumfahrt um Jahre zurückgeworfen. Das russische Mondfahrtprogramm wird eingestellt. Doch die Führung der Sowjetunion überlegt fieberhaft, worin die Amerikaner noch zu schlagen sind und welches Vorhaben der Forschung den größten Nutzen bringen würde. Das nächste große Ziel der russischen Raumfahrt wird es schließlich, bemannte Raumstationen ins All zu schießen, die viele Wochen, wenn nicht Jahre, auf ihrer Umlaufbahn verbleiben können. Zubringerraumschiffe müssten an diese Raumstationen ankoppeln, damit die Besatzungen regelmäßig ausgetauscht werden können. Außerdem müsste es eine Frachtlinie geben, die Geräte, wissenschaftliche Ausrüstung, frisches Wasser, Sauerstoff und Lebensmittel hochbringt und auch den Müll, der anfällt, wieder zurück zur Erde transportieren kann. Als die Verantwortlichen der russischen Raumfahrt merken, vor welch große wissenschaftliche und raumfahrttechnische Herausforderungen solche Stationen im Kosmos die Forschung stellen, beschließt man, Wissenschaftler anderer befreundeter Länder mit einzubeziehen. Ein Programm zur internationalen Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Erforschung des Weltraums wird ins Leben gerufen, das Interkosmos-Programm. In Deutschland steht ja zu diesem Zeitpunkt noch die Mauer, die das Land in Ost und West teilt. Ostdeutschland, die DDR, gehört zu den Verbündeten der Sowjetunion. Gemeinsam mit anderen Verbündeten der damaligen Sowjetunion beteiligt sich die DDR am Interkosmos-Programm. Zum ersten Mal eröffnet sich die Chance für einen Deutschen, dass er Kosmonaut werden kann und ein Ticket zu den Sternen erhält. Zwischen 1971 und 1976 werden 6 verschiedene Raumstationen in die Umlaufbahn geschossen. Eine Vielzahl der Versuche, an diese Stationen Zubringerraumschiffe zu koppeln, schlägt jedoch fehl. Von 10 Kopplungsversuchen verlaufen gerade mal 5 erfolgreich. Erst bei Salut 6 am 29. April 1977 ins All befördert, sind die Konstrukteure zufrieden. Salut 6 besitzt gleich 2 Kopplungsanlagen. 4 Kosmonauten können sich gleichzeitig in dieser Station aufhalten. Die internationalen Teams können kommen. Weltraumbahnhof Baikonur, später Abend des 23. August 1978. Etwa 17 Jahre nach Gagarins Flug ins All. Der Tag der Entscheidung. Endlich wird bekannt gegeben, welche beiden Männer 3 Tage später mit dem Raumschiff Soyuz 31 in den Weltraum fliegen werden. Die Bekanntgabe erfolgt in einem Hotel. Journalisten aus vielen Ländern der Welt haben sich im Konferenzsaal des Hotels eingefunden. Spannung liegt in der Luft. Aus einer Vielzahl von Bewerbern sind nur noch 4 Kandidaten übrig geblieben. 2 davon sind Deutsche. Es ist das erste Mal, dass ein Deutscher die Möglichkeit bekommen wird, zusammen mit einem erfahrenen russischen Kosmonauten an einem Flug ins All teilzunehmen. Aber eben nur ein Deutscher. Die Weltraumkandidaten sitzen hinter einer großen Glasscheibe, die sie vor Ansteckung durch Krankheitserreger schützen soll. Schon seit Tagen werden sie von anderen Menschen abgesondert. Seit beinahe 2 Jahren haben sich die Kosmonauten im Ausbildungszentrum im sogenannten Sternenstädtchen in der Nähe von Moskau auf den Flug ins All vorbereitet. Die Ausbildung hat ihnen viel abverlangt. Und gleich wird feststehen, ob all das umsonst war. Ob sie statt des Hauptgewinns die Niete ziehen und am Boden bleiben müssen. Der Vorsitzende der Kommission liest sachlich, ganz nüchtern, die Namen der Besatzung von Soyuz 31 von einem kleinen Zettel ab. Und da steht fest, der erste Deutsche im All wird ein Mann namens Sigmund Jähn sein. Unter dem Kommando des Russen Valeri Fjodorowitsch Bykowski wird Sigmund Jähn mit dem Zubringerraumschiff Soyuz 31 zur russischen Raumstation Salut 6 fliegen, die in etwa 400 Kilometern Entfernung auf ihrer Umlaufbahn um die Erde kreist. An Bord der Raumstation Salut 6 befinden sich seit mehr als 70 Tagen die beiden Russen Wladimir Kowaljonok und Alexander Iwantschenkow. Sigmund Jähn und sein Kommandant werden mit ihnen gemeinsam wissenschaftliche Experimente durchführen. Wenn alles planmäßig verläuft, kehren Jähn und Bykowski nach 8 Tagen zur Erde zurück. August 1978, Nachmittag. Blauer Himmel über der kasachischen Steppe. Sigmund Jähn und sein Kommandant werden mit dem Bus zu der Rakete gebracht, die sie ins All befördern soll. Jähn und Bykowski heben von der gleichen Raketenabschussrampe wie Gagarin ab. Ihre Rakete ist 50 Meter hoch, 300 Tonnen schwer, momentan eingehüllt in eine weiße Wolke. Die entsteht durch den verdampfenden flüssigen Sauerstoff, mit dem die Rakete betankt wird. Ein quietschender, käfigartiger Aufzug bringt die Männer zu ihrem Arbeitsplatz. Die Kosmonauten nehmen in der engen Kommandokabine mit dem Steuerpult auf den eigens für sie maßgeschneiderten Liegesitzen Platz. Noch heute erinnert sich der Weltraumpionier Sigmund Jähn, wie wenig Raum in der Kommandokabine war. Man kann sagen, die ist wirklich unwahrscheinlich eng und klein. Also man hat die Beine angezogen, ausstrecken kann man die Beine nicht. Darauf muss man sich einstellen. Das muss man auch ein bisschen trainieren. 2 Taucher in voller Montur in eine Telefonzelle eingesperrt. So kann man sich die Lage vorstellen, in der die Kosmonauten 140 Minuten verbringen, während die letzten Vorbereitungen laufen. Die Bodenstation spielt zur Entspannung russische Volksmusik ein. Ja. Sigmund Jähn empfindet keine Angst, nur Vorfreude auf den Start und Neugier. Mit 22 Millionen PS schießt die Rakete ins All. Wie wird sich das anfühlen? Er kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Die Sonne in Baikonur ist untergegangen, die Rakete von Scheinwerfern angestrahlt. Der Flugleiter gibt den Befehl, die Wartungsbühne an der Rakete abzuschwenken. Die Techniker verlassen die Startrampe. Die Rakete steht jetzt frei, ist nur noch am Fuß gehalten. Sigmund Jähn spürt, wie sie im kräftigen Steppenwind leicht hin und her schwankt. Zuletzt wird der Kabelturm heruntergeklappt. Bereits seit Stunden wird die Zeit rückwärts gezählt. Der ganze Startvorgang wird vom Computer gesteuert. Und dann sind sie da, die berühmten letzten Sekunden vor dem Start. 5, 4, 3, 2, 1, und rumort, ist eine gewaltige, nicht enden wollende Explosion, die entsteht, wenn man den Brennstoff, eine Art Kerosin, zusammen mit dem Sauerstoff abfackelt. Bevor Sigmund Jähn Kosmonaut wurde, war er Flugzeugführer, Jagdflieger, die Königsklasse. Einmal ist er nur um Haaresbreite einem Zusammenstoß entgangen. Ein anderes Mal musste er sich mit dem Schleudersitz aus einem abstürzenden Flugzeug retten. Brenzlige Situationen gab es genug. Unter Druck Ruhe bewahren können und Disziplin zeigen. Das kann Sigmund Jähn, sonst wäre er nicht ausgewählt worden. Der Kosmonaut muss beim Start nur genau aufpassen und muss ruhig bleiben. Er kann die Rakete nicht steuern. Dieser Aufstieg, diese 10 Minuten etwa, sind eine Periode, wo er sehr aufmerksam alles verfolgen muss, was um ihn herum vor sich geht. Aber faktisch hat er keinen Einfluss auf den Start der Rakete. An der Bodenstation sitzen während des Starts in 2 voneinander getrennten Räumen Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker, die aufmerksam und gespannt die Daten beobachten, die sie über Funk von der aufsteigenden Rakete bekommen. Bevor der Kosmonaut überhaupt merkt, dass etwas nicht stimmt, weiß die Bodenkontrolle bereits Bescheid. Sigmund Jähns Aufstieg verläuft zum Glück ohne Zwischenfälle. Nach 500 Sekunden, nach dem Abtrennen auch der letzten Raketenstufe, beginnt der selbstständige Flug des Raumschiffes Soyuz 31 in seiner Umlaufbahn. Die Kosmonauten haben sich in den vergangenen 2 Jahren während ihrer Ausbildung in einer sogenannten Zentrifuge auf diese wenigen Minuten der extremen körperlichen Belastung während des Raketenstarts vorbereitet. Eine Zentrifuge ist eine Einrichtung, wo man im Kreise gedreht wird, wo man in einer Kabine sitzt und dann beginnt ein Motor, einen großen Arm zu drehen, an dessen Ende eben diese Kabine sitzt. Und durch die Drehung entsteht eine Zentrifugalkraft, also eine Kraft, die einen nach außen schleudert, was sich praktisch so auswirkt, dass man in den Sitz der Kabine gedrückt wird. Also es entsteht eine Überlastung oder ein Lastvielfaches. Man kann sich das so vorstellen, ein Mensch ist 70 Kilogramm schwer. Wenn man sich in so eine Zentrifuge setzt und die bewegt sich schnell und immer schneller, dann gibt es ein Lastvielfaches oder eine Überlastung von 2. Das heißt, er ist dann schon nicht nur 70 Kilo schwer, sondern 140 Kilo. 3, 210 Kilogramm. 4, 5, 5 mal 7, 350 Kilogramm wirken dann schon auf den Organismus. Und das ist schon ganz schön happig. Man kann sich dann vorstellen, man will die Hand anheben und die Hand ist aber 5-mal so schwer wie gewöhnlich. Sowas haben wir trainiert bis zu 8G. 8G. Bei einem 70 Kilogramm schweren Mann drücken dann 560 Kilogramm auf seinen Körper. Diese harte Übung übersteht man nur, wenn man gesund ist. Und wenn man gelernt hat, diese Überlastung, die auf den Brustkorb wirkt, durch richtiges und bewusstes Ein- und Ausatmen etwas entgegenzusetzen. Notwendig ist sie deshalb, weil beim Start einer Rakete durch den enormen Schub eben diese Überlastungskräfte auftreten. Beim normalen Start eigentlich nur 4G, also viermal der Druck des eigenen Körpergewichtes. Aber im Falle eines Notausstiegs würde für kurze Zeit das 20-fache Gewicht auf den Organismus des Kosmonauten drücken. Ein 70 Kilogramm schwerer Mann muss dann den Druck von 1400 Kilogramm aushalten. Allerdings wirken derartige Kräfte nur für den Bruchteil einer Sekunde. Längere Zeiträume kann ein Mensch nicht überstehen. Jähn und Bykowski erleben einen regelrechten Bilderbuchstart. Mit dem Absprengen der dritten Stufe hat das Raumschiff noch einmal einen Drall, einen Drehimpuls bekommen. Es überschlägt sich. Es bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern auf seiner Umlaufbahn vorwärts und dreht sich beständig um sich selbst. Triebwerke bringen diese Drehung wieder zum Stillstand. Plötzlich bemerkt Sigmund Jähn, dass sich das selbstgebastelte Püppchen, das ihm seine kleine Tochter Grit als Maskottchen mit auf den Weg gegeben hat, in seinen Seilen verfangen hat. Diese kleine Puppe habe ich dann vor das Gerätebrett gehangen und die hat dann mir auch angezeigt, wann wir schwerelos wurden. Dann hing sie nicht mehr, sondern dann fing sie eben an zu schweben. Angeschnallt an seinen engen Sitz, der ihm kaum einen Millimeter Spielraum lässt, merkt er nur, dass die Hände sich komisch anfühlen. Die Arme bewegen sich frei. Der Mensch hat normalerweise große Anpassungsschwierigkeiten in der Schwerelosigkeit. Das Gleichgewichtsorgan im Ohr, das normalerweise auf die Schwerkraft eingestellt ist, schwebt plötzlich frei im Raum und übermittelt dem Hirn falsche Informationen. Vielen Kosmonauten wird ähnlich wie bei Seekrankheit erstmal speiübel. In der Umlaufbahn erfährt Sigmund Jähn dann zum ersten Mal die volle Auswirkung der Schwerelosigkeit. Er darf sich jetzt seines unbequemen Raumanzuges entledigen. Wenn er sich leicht mit dem Fuß abstößt, dreht er sich um sich selbst wie ein Kreisel. Er hängt in der Luft. Übermütig rudert er mit den Armen. So fliegt er neugierig an eines der Bullaugen. Unfassbar, wie viel er aus dieser Höhe, sie sind bereits etwa 200 Kilometer von der Erde entfernt, gleichzeitig zu sehen bekommt. Den ganzen Kontinent Australien oder das ganze Mittelmeer oder ganz Europa, von Spanien angefangen bis hin nach Deutschland. Berlin taucht auf, aber gleichzeitig mit Berlin auch Warschau und wenige Sekunden darauf Moskau. Etwa 20 Minuten später beobachtet er dann über Kanada ein Nordlicht. Und immer wieder wird es Nacht, für eine Dreiviertelstunde. Sterne, drei- oder viermal heller, als er sie von der Erde kennt, zum Greifen nah. Die Milchstraße, das Band von Abermillionen von Sternen, die man in den erhellten Städten kaum sieht, hebt sich deutlich am Nachthimmel ab. Aber schon fliegt das Raumschiff wieder aus der Nachtseite heraus, dem nächsten kosmischen Sonnenaufgang entgegen. Erst sieht man nur ein schmales Band Helligkeit, ein sichelförmiger Spalt in zartem Türkis. Von Sekunde zu Sekunde dehnt sich die Sichel aus. Rasch leuchtet sie in einem durchsichtigen Blau. Dann färbt sich der Bogen am oberen Rand rötlich. Es gibt ein Feuerwerk von Strahlen. Und dann, urplötzlich, schießt an der hellsten Stelle die Sonne hoch und steht blendend hell im schwarzen Himmel. "90 Minuten. So lange wie 2 Schulstunden. Benötigt das Raumschiff, um die Erde einmal zu umrunden. An einem einzigen Tag, also in 24 Stunden, erleben die Kosmonauten 16 Sonnenaufgänge. und 16 Sonnenuntergänge. Gleichzeitig dreht sich die Erde unter ihnen um ihre eigene Achse. Bei jedem Umlauf haben sie daher einen Blick auf andere Länder. Zeit, die vielen neuen Eindrücke in sich aufzunehmen oder gar zu genießen, bleibt den Kosmonauten kaum. Sie müssen ihre Konzentration darauf richten, die vielen Daten, die die Geräte an Bord anzeigen, zu kontrollieren. Das macht an einem Tag während der Annäherung an die Raumstation mehr als 500 Kontrollen aus. Immer wieder müssen sie durch Schalten der Triebwerke Kurskorrekturen vornehmen. Das Ankoppeln des Raumschiffes Soyuz 31 an die Weltraumstation Salut 6 ist für den 27. August vorgesehen. Es gehört zu den kompliziertesten Manövern der Raumfahrt. Bei der Annäherung und der Kopplung an die Raumstation tragen die Kosmonauten wieder ihre Raumanzüge, Skafander genannt. Die Skafander werden beim Aufstieg, bei der Annäherung und Kopplung an eine Raumstation und bei der Landung getragen. Das sind erfahrungsgemäß die risikoreichsten Etappen eines Raumfluges. Diese schützenden Anzüge retten das Leben der Kosmonauten, sollte das Raumschiff undicht werden. In einem solchen Fall sichern sie den für das Überleben erforderlichen Luftdruck und stellen Sauerstoff für die Atmung ihrer Träger bereit. Nur wenn im Falle eines extremen Druckverlustes im Raumschiff der erforderliche atmosphärische Druck wenigstens zum Teil wiederhergestellt wird, können die Kosmonauten überleben. Um auch die Atemfunktion zu sichern, verwendet man als Druckgas Sauerstoff. Der Anzug wird also bei Druckabfall im Raumschiff augenblicklich mit Sauerstoff aufgeblasen. August 1978, 19.37 Uhr. Die Kopplung steht unmittelbar bevor. Beide Satelliten, jeden künstlichen Flugkörper, der auf einer Umlaufbahn um die Erde unterwegs ist, bezeichnet man als Satellit, bewegen sich wie zwei Teile des gleichen Karussells mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Stundenkilometern auf der Umlaufbahn. Und die müssen sich nun aneinander annähern. Das Raumschiff fliegt etwas schneller. Die Raumstation darf in diesem Prozess keine Manöver machen, bis sie sich schließlich mit dem Tempo eines Spaziergängers aneinander annähern. Wobei aber beide immer noch mit etwa 28.000 Stundenkilometern um die Erde rasen. Die Kopplung erfolgt automatisch, computergesteuert. Aufgabe der Kosmonauten dabei, alles genau beobachten und Ruhe bewahren. Im Vorderteil des Raumschiffes befindet sich ein Kopplungsstutzen. Diesen rohrähnlichen Mechanismus mit empfindlichen Sensoren und Schaltern am vorderen Ende haben die Kosmonauten zu diesem Zeitpunkt bereits ausgefahren. Damit muss nun das Raumschiff ganz genau in einen Kopplungskegel der Raumstation treffen. Der Kopplungskegel an der Station hat nur einen Durchmesser von etwa 80 Zentimetern. Im Idealfall darf es nur einen leichten Schlag geben. Sobald der Stutzen den Kegel sicher berührt hat, geht ein Signal an mehrere kleine Triebwerke des Raumschiffes, damit der Stutzen noch weiter in den Kegel der Station hineingeschoben und somit das Raumschiff an die Station herangebracht wird. Danach tritt eine Automatik in Kraft, die Stutzen und Kegel und damit Raumschiff und Station fest und dicht verbindet. 8 Schlösserpaare greifen ineinander. Die Raumstation besteht nun aus dem Raumschiff Soyuz 31 mit Jän und Bikowski an Bord, der Raumstation Salut 6 und dem auf der anderen Seite angekoppelten Raumschiff Soyuz 29, mit dem die beiden russischen Kosmonauten bereits zur Station Salut 6 geflogen sind. Der ganze Komplex ist 30 Meter lang, wäre auf der Erde 30 Tonnen schwer und fliegt weiterhin mit etwa 28.000 Stundenkilometern um die Erde. Bis zu diesem Punkt ist alles gut gegangen bei dem Flug des ersten Deutschen ins All. Die beiden Russen in der Raumstation freuen sich riesig auf ihre Besucher. 73 Tage kreisen sie schon um die Erde. Die Neuen haben ihnen Post von ihren Familien mitgebracht, auch frische Leckerbissen von der Erde. Die beiden warten auf ihrer Seite der Luke, durch die ihre Gäste gleich hereinschweben müssten. Aber dann? Dann öffnet sich die Luke des frisch angekoppelten Raumschiffes zum vorgeschriebenen Termin nicht. Der Schließmechanismus lässt sich problemlos entriegeln, aber der Deckel gibt keinen Millimeter nach. Es liegt an der Gummiabdichtung der Luke. Sie hat sich, ähnlich wie bei einem fest verschlossenen Einwegglas mit selbstgemachter Marmelade, zu fest angesaugt. Bei einem Einwegglas würde man einfach ein Messer nehmen und es zwischen Gummi und Glas pressen. Ausgeschlossen, ein vergleichbares Werkzeug an der Luke des Raumschiffs anzusetzen. Eine Beschädigung des Dichtungsringes könnte das Raumschiff beim Rückflug zur Erde undicht machen. Die Luft würde entweichen. Lebensgefahr. Gemeinsam reißen die beiden Kosmonauten am Deckel der Luke. Das Team von Soyuz 27 musste am 25.04.1971 wegen solch eines Lukenproblems unverrichteter Dinge zurück zur Erde fliegen. Jetzt umkehren. Unverrichteter Dinge. Was für eine Niederlage. Sie setzen ihre ganze Körperkraft ein, stützen sich mit den Füßen an den Wänden ab und schlussendlich gelingt es doch noch, die verflixte Luke zu öffnen. Erleichtert schwebt Sigmund Jähn seinem Kommandanten voraus in die Raumstation. Seine russischen Kollegen kennt er schon von der gemeinsamen Ausbildung her. Wie die Kinder freuen sich Wladimir Kowaljonok und Alexander Iwantschenkow über die Besucher. Bis tief in die Nacht wird das Wiedersehen gefeiert. Erst gegen 3 Uhr morgens, Moskauer Zeit, bauen sie ihre Betten. Sigmund Jähn hängt seinen Schlafsack direkt unter die Decke. Er ist gespannt auf den nächsten Tag, an dem er mit seiner Forschungsarbeit beginnen kann. Ich treffe Sigmund Jähn 27 Jahre nach seinem Flug in den Weltraum, in dem Ort, in dem er aufwuchs. Morgenröte Rautenkranz im Vogtland in Sachsen. Ganz schön abgelegen, der kleine Ort. In der Nähe verläuft die tschechische Grenze. Herrliche Wälder gibt es hier. Die Leute sind sehr stolz darauf, dass der erste deutsche Kosmonaut von hier kommt. Wie ist er denn so? Frage ich die Wirtin meiner Pension neugierig. Auf dem Teppich geblieben, sagt sie gerade noch über den Mann, der ins All geflogen ist. Und da kommt Sigmund Jähn auch schon zur Tür herein. Inzwischen hat er weiße Haare. Sympathisch ist er. Nett. Kein Freund von übertriebenen Worten. Sachlich und genau, dabei aber sehr humorvoll. Am besten, glaube ich, beschreibt man ihn, wenn man ihn als Gentleman bezeichnet. Aber als einen mit Schalk in den Augen. Seit Sigmund Jähns Flug ins All hat sich die Weltraumforschung, aber auch der Alltag der Menschen aufgrund der Weltraumforschung stark verändert. Vieles, was Ziel der Raumfahrt war, hilft uns heute in ganz bedeutendem Maße. Jeder hat ein Handy, jeder weiß, dass dieses Handy, dieses Mobiltelefon nur funktioniert, weil es irgendwo im Weltraum um die Erde herum Satelliten gibt, die Funkverbindungen ermöglichen. Jeder weiß, dass der Wetterbericht durch Beobachtungen aus dem Weltraum zustande kommt. Und bis heute gibt es so viele offene Fragen, dass es immer wieder interessant bleibt, im Weltraum irgendwelche Dinge zu machen, die den Menschen insgesamt weiterhelfen. Zurück zum Jahr 1978 an Bord der Raumstation Soyuz 6 zu Sigmund Jähns Forschungsarbeit, dem eigentlichen Grund, warum er dort oben ist. Sigmund Jähns Spezialgebiet ist die Fernerkundung der Erde. Neben vielen anderen Experimenten, die er während der Zeit an Bord der Station durchführen muss, ist es seine Aufgabe, mit speziellen Kameras Aufnahmen von der Erde und auch von der Lufthülle, die sie umgibt, von der Atmosphäre zu machen. Die Aufnahmen von der Erde ermöglichen es unter anderem später, viel gezielter nach Bodenschätzen zu suchen. Auch wo möglicherweise noch Wasservorräte in den Wüsten zu finden sind, verraten die Fotos, wie Meeresströmungen verlaufen, ob irgendwo in Kürze ein Vulkanausbruch zu erwarten ist, wie es um die Eismassen an den Polen steht. Aber auch Umweltschäden kommt man anhand der Aufnahmen von oben viel besser auf die Spur. Aber auch die Schönheit der Welt hält Sigmund Jähn in vielen Aufnahmen fest. Besonders beeindruckend ist der Blick von oben auf die Polarlichter. Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen, die von der Sonne kommen, auf die Erdatmosphäre treffen und dabei ihre Ladung abgeben. Dabei entsteht ein Leuchten von großer Schönheit. Rot, grün, grau, violett. Was ich dann gesehen habe, hat alle meine Erwartungen überschritten. Man schaut aus einer Höhe von 400 Kilometern auf diese Erscheinungen, die sich etwa in einer Höhe von 80 Kilometern abspielen. Also man hat einen gewaltigen Überblick. Und was man dann sah, das waren wie Vorhänge, wie Wände, die sich da so grau, grünlich, auch von der Farbe ganz unterschiedlich, ein bisschen geisterhaft bewegten. Wann immer es geht, klebt Sigmund Jähn an den Fenstern der Station und schaut runter auf die Erde. Immer wieder neue Eindrücke. Er beobachtet und fotografiert und fotografiert. Manchmal vergisst er in seiner Begeisterung, den Fotoapparat festzuhalten. Der schwebt dann davon und ein ums andere Mal muss der deutsche Kosmonaut hinterher schweben und ihn suchen. So in etwa verbringt er einen großen Teil seiner Freizeit. Bei der Arbeit muss er dagegen sehr klar, sehr nüchtern und sehr konzentriert sein. Jede Minute, man kann wirklich sagen, jede Minute ist ganz exakt ausgeplant. Das Programm, was ein Astronaut durchführt, wird vorher von Spezialisten ganz genau maßgeschneidert. Das geht also mit dem Aufstehen los. Auf der Erde würde man nach dem Aufstehen vermutlich duschen. Bewohner einer Raumstation dürfen jedoch nur selten in die Duschkabine. Denn Wasser ist so weit weg von der Erde ein kostbares Gut. Das Wasser wird dann auf den Körper geblasen und sofort wieder abgesaugt, damit es sich nicht selbstständig macht. Meist ist aber Katzenwäsche angesagt. Dazu benutzt man feuchte Tücher. In Raumstationen versucht man, das Wasser in einem Kreislauf zu halten. Wenn man ausatmet oder schwitzt, ist Feuchtigkeit in der Luft. In einem Raumschiff wird selbst diese Feuchtigkeit wieder zu Wasser gemacht, zu trinkbarem Wasser. Wenn die bemannten Reisen durchs All später länger werden, Missionen zum Mars beispielsweise, dann wird man selbst den Urin der Kosmonauten wieder zu Trinkwasser umwandeln. Heutzutage gewinnt man aus Urin über einen chemischen Prozess bereits Sauerstoff für die Atmung. Die Kosmonauten sind also aufgestanden, haben sich gewaschen, auf der Toilette waren sie auch schon. Die ist so ähnlich wie eine Flugzeugtoilette, nur dass man sich anschnallen kann, um nicht wegzuschweben. Außerdem verhindert ein Saugluftsystem, dass einem etwas um die Ohren fliegt, von dem man es nun wirklich nicht möchte. Dann kommt in der Regel das Gleiche, was auf der Erde passiert. Frühstück schwebt man dann zu viert an einem Tisch, bereitet sich die Mahlzeit vor. Alles etwas anders als auf der Erde. Wie trinkt man denn zum Beispiel Kaffee oder ein Glas Wasser? Ein Glas funktioniert ja nicht, weil das Wasser würde in dem Glas nicht bleiben. Es würde herausschweben und zwar nicht in einzelnen kleinen Tropfen, es würde so eine Masse sein. Da kann man es allerdings dann auch einfangen. Also man hat Tuben, in denen Kaffee ist. Kosmonauten essen ihre Fertignahrung direkt aus der Packung. Oder sie rühren ihre Mahlzeit mit Wasser an und erwärmen sie. Dann zücken sie ihr Besteck, das hinten Löcher zum Festbinden am Bordanzug hat, und essen ihr Frühstück. Und dann geht auch schon das wissenschaftliche Programm los, wo genau beschrieben ist, von 9.50 Uhr bis 10.20 Uhr Experiment A, dann Experiment B. Viele Experimente werden in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Ärzten gemacht, die auf der Erde sind. Häufig ist der Kosmonaut selbst das Versuchskaninchen. Zum Beispiel bei Untersuchungen zu den Auswirkungen der Schwerelosigkeit. Die Verständigung mit den Wissenschaftlern auf der Erde läuft über Funk. Wenn der Kosmonaut ein Messgerät anlegt, um bei einem Experiment seinen Puls zu messen, sieht der Wissenschaftler auf der Erde anhand der Daten, die fast zeitgleich bei ihm ankommen, ob der Kosmonaut die Elektroden auch richtig angelegt hat. In jeder Sekunde überspielt die Raumstation so viele Informationseinheiten, wie in einer 50-seitigen Zeitschrift stehen. Verschiedene Funkstationen, auf dem Meer dienen Forschungsschiffe als Funkstation, fangen die Funkwellen der Raumstation auf und leiten sie ins Flugleitzentrum weiter. Hier ist der Rundfunk der Deutschen Demokratischen Republik mit allen seinen Sendern. Wir schauen auf die Uhr. Regelmäßig überträgt auf diesem Weg auch der Deutsche Rundfunk aus dem All. Nach 2 Tagen in der Raumstation scheint Sigmund Jähn gut mit den besonderen Bedingungen im All klarzukommen. Ich kann berichten, dass ich darüber sehr froh bin, den Zustand der Schwerelosigkeit sehr gut überstanden zu haben. Die Schwerelosigkeit ist immerhin eine Problematik, in die man auf der Erde einfach nicht trainieren kann. Ich zeige Ihnen das, dass ich mich bewegen kann, vor der Kamera. Tja, nun beginnt Sigmund Jähn all seine Künste in der Schwerelosigkeit vorzuführen. Eine Pirouette nach der anderen. Seit die Zeitungen am Starttag titelten, einer von uns ist oben, verfolgen seine Landsleute in Sondersendungen jede einzelne Etappe seines Weltraumfluges. Eine Welle der Weltraumbegeisterung rollt durch das Land. Die Menschen wollen alles, wirklich alles über den ersten deutschen Kosmonauten wissen. Das Dorf, aus dem Sigmund Jähn stammt, kennt bald jeder. Morgenröte Rautenkranz im Vogtland. Nach 8 Tagen heist es packen. 3 Erdumrundungen dauert es, bis alle Fotomaterialien und das ganze wissenschaftliche Material in Plastikbeuteln verpackt und in den Behältern der engen Landekapsel verstaut sind. Und dann heißt es Abschied nehmen. Das ist wirklich eigenartig, wenn man weiß, jetzt musst du zurück und weißt, es wird wahrscheinlich ein Abschied sein für immer. Ich meine, ein Abschied von dem Weltraum. Die Russen, ich habe sie eigentlich beneidet, dass sie noch diese Schönheit beobachten konnten, die Sonnenaufgänge jeden Tag 16 Mal. Also es war schon ein schwerer Abschied. Für lange Wehmut ist in der Situation jedoch keine Zeit. Jähn und sein Kommandant, sie tragen jetzt wieder ihre Raumanzüge, müssen sich auf die Technik im Raumschiff konzentrieren. Gewissenhaft überprüfen Jähn und Bykowski ihr Raumschiff auf Dichtigkeit. Dann wird abgekoppelt und nur ein letzter Auftrag muss noch erledigt werden. Der Commander Valery Bykowski hat das Raumschiff gesteuert um die Raumstation herum und ich habe die Station fotografiert. Auch ein sehr bewegender Moment, als ich dann die Raumstation sah, die von der Sonne beleuchtet war und wir uns langsam von ihr bewegten. Punktgenau wollen sie innerhalb von 2 Stunden in der kasachischen Steppe in der Nähe der Stadt Dueskaskan landen. An diesem 3. September 1978 ein problematisches Vorhaben. In der Steppe bläst ein starker Wind. Bäume werden hin und her geschüttelt, Menschen am Gehen gehindert. Wie wird es der Landekapsel ergehen, die ja an einem riesigen Fallschirm hängt? Hatte die Rakete beim Start das Raumschiff auf 28.000 Stundenkilometer beschleunigt, so besteht nun die umgekehrte Aufgabe. Diese hohe Geschwindigkeit muss so weit abgebremst werden, dass die Landekapsel schließlich, an einem 1.000 Quadratmeter großen Fallschirm hängend, mit einer Fallgeschwindigkeit von 3 bis 5 Metern in der Sekunde zur Erde schwebt. Dann soll sie noch möglichst weich aufsetzen. Zum Abbremsen auf der Umlaufbahn muss das Raumschiff erst einmal entgegen der Flugrichtung gedreht und in eine ganz bestimmte Lage gebracht werden. Dann wird das Haupttriebwerk auf die Sekunde genau eingeschaltet. Damit der Schub auch wirklich zum Bremsen eingesetzt wird und nicht etwa eine höhere Umlaufbahn eingenommen wird, muss das Raumschiff ganz genau ausgerichtet werden. Mit verringernder Geschwindigkeit kommt das Raumschiff der Erde näher. Das heißt, die Erde zieht das Raumschiff wieder stärker an. Die Flugbahn krümmt sich entsprechend. Das Raumschiff fällt auf die Erde. Etwa ab einer Höhe von 100 Kilometern spürt die Besatzung bereits die Bremswirkung der Atmosphäre. Zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt das Trennen des Raumschiffes in drei Teile. Also das wird gemacht mit kleinen Pyropatronen. Es gibt einen Knall, dann fliegen links und rechts die Teile weg und man bleibt mit der Landekapsel allein übrig. Und dann fällt man. Man fällt. Dann sieht man schon, wie langsam die Hitze auf das Raumschiff wirkt. Der Landeapparat selbst ist feuerfest. Etwa 50 Zentimeter unter Sigmund Jähns Rücken herrschen zwischen 1500 und 2500 Grad Celsius. Das Bordfenster färbt sich durch das abbrennende Material der Schutzschicht rötlich-braun. Und dann kommt eine Höhe von etwa 11 bis 10 Kilometer. Das ist der Zeitpunkt, wo man auch wartet auf das Ausfahren des Fallschirmes. Das ist ein riesengroßer Fallschirm, etwa von 1000 Quadratmeter, der dann den weiteren Fall der Landekapsel aushalten muss. Das macht er auch. Es gibt einen gewaltigen Ruck. Du hängst am Fallschirm. In 5 Kilometern Höhe wird nun das 500 Kilo schwere Bodenteil der Landekapsel abgesprengt. Der sogenannte Hitzeschild, der beim Durchfliegen der Atmosphäre die meiste Hitze aufgenommen hat. Gleichzeitig werden 4 Bremsraketen freigegeben, die etwa 1 Meter über dem Boden zünden und die Geschwindigkeit noch weiter verringern, sodass man weich aufsetzt. Das hat bei uns nicht ganz so ideal geklappt, weil wir sehr starken Wind hatten und der Fallschirm nicht sofort zusammengefallen ist. Der Fallschirm löst sich nicht vom Landeapparat. Sie werden über den holprigen Steppenboden geschleift, werden mitgerissen. Wir kriegten noch mal einen Trall und haben uns einige Male überschlagen mit dem Landeapparat, das polterte. Schließlich kommt die Kapsel auf der Seite zum Liegen. Jähn und Bykowski schaffen es nicht mehr aus eigener Kraft, die Landekapsel zu verlassen. Die Männer vom Bergungstrupp, die die Landung von einem Hubschrauber aus beobachtet haben, helfen ihnen aus der engen Kapsel. Dann bleiben sie erst einmal auf dem Boden liegen. Es dauert eine ganze Weile, bis sie sich erholt haben. Aber letzten Endes waren wir glücklich gelandet. Als Sigmund Jähn am 21. September 1978 mit einer Sondermaschine aus dem Sternenstädtchen in Ost-Berlin landet, rollen die Berliner den roten Teppich für ihn aus. Die ganze Stadt ist festlich geschmückt, jede Straße, jedes Haus. Sehr herzlich ist der Empfang, eine Stimmung wie beim Volksfest. Auf ähnliche Weise wird er in den kommenden Wochen im ganzen Land begrüßt. In den nächsten Jahren wird Sigmund Jähn mit Orden und Auszeichnungen überhäuft. Schulen werden nach ihm benannt, Sternwarten und sogar ein großes Schiff. Nur sehr wenige Menschen sind in der DDR so populär wie der erste deutsche Kosmonaut. Und noch einmal machen wir einen Sprung. Und zwar ins Jahr 1995. Der Kalte Krieg ist vorbei. Die beiden deutschen Staaten sind wieder vereinigt. Inzwischen arbeiten die europäischen Staaten und Russland in der Raumfahrt zusammen. Auch die USA und Russland streben eine Zusammenarbeit im All an. Russland hat 1986 die Raumstation Mir, das russische Wort für Frieden, ins All geschossen. Eine überaus erfolgreiche Forschungsstation. Die ESA, also die Europäische Raumfahrtagentur, möchte, dass auch europäische Raumfahrer auf der Mir zum Einsatz kommen. 22.000 Menschen bewerben sich europaweit, als die ESA neue Weltraumfahrer sucht. Etwa 5.000 Bewerber haben gute Qualifikationen und kommen ins Auswahlverfahren. Es wird knallhart gesiebt. Zum Schluss nimmt die ESA 13 Kandidaten aus verschiedenen Ländern ins Astronautenteam auf. Unter ihnen ein Testpilot der Bundeswehr, der Deutsche Thomas Reiter. Während seiner Ausbildung wird er von Sigmund Jähn betreut, der im Kosmonautenausbildungszentrum bei Moskau im Sternenstädtchen das Büro der ESA leitet. Am 3.9.1995 bricht Thomas Reiter dann mit den russischen Kosmonauten Juri Gizenko und Sergei Avdejew vom Kosmodrom in Baikonur zur Mir auf. Die Mission Euromir 95 hat begonnen. Ist er nun selbst eigentlich ein Kosmonaut oder ein Astronaut, frage ich ihn, als ich ihn im Sternenstädtchen bei Moskau, wo er sich für seinen nächsten Einsatz im All vorbereitet, anrufe. Letztendlich ist es, sind es zwei Worte für einen und dieselbe, für einen denselben Beruf, wobei mich Juri und Sergei seinerzeit dann darüber aufgeklärt haben, dass das Wort Astronaut ja von Astra kommt, also Stern. Und die sagen, also zu den Sternen fliegen wir ja noch nicht. Wir fliegen ja erstmal nur in den Weltraum. Insofern sei also Kosmonaut eigentlich der treffendere Ausdruck. Es muss noch viel Forschung betrieben werden, bevor man daran denken kann, zu den Sternen zu fliegen. Ruhige Minuten hat Thomas Reiter, sobald er auf der Mir angekommen ist, keine mehr. Jeden Tag hetzt er bei seiner Forschungsarbeit einem engen Zeitplan hinterher. Generell kann man sagen, dass jede Minute während so eines Arbeitstages verplant ist. Die Arbeiten sind dann zum einen entweder wissenschaftliche Aufgaben oder Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten an Bordsystemen. Und dann stand eigentlich immer auf dem Dienstplan von 10 bis 11 Freizeit und dann ab 11 Uhr war Bettruhe. Tatsächlich sieht es aber so aus, dass es unter der Woche so gut wie keine Freizeit gibt. Und dass Thomas Reiter meist erst um 1-2 Uhr nachts ins Bett kommt. Manche Experimente brauchen länger, als im Dienstplan dafür vorgesehen ist. An 13 von insgesamt 23 wissenschaftlichen Geräten treten im Laufe der Mission Störungen oder sogar Totalausfälle auf. Und das hält auf. Die Schwerelosigkeit empfindet Thomas Reiter als ausgesprochen angenehm. Er kann sich plötzlich aus dem Stand überschlagen, wie Superman. Man kann wirklich den Raum, der um einen herum besteht, voll ausnutzen. Man kann also sozusagen an der Decke arbeiten, an der Wand, man fällt ja nicht runter. Man kann sich auf den Kopf stellen und man spürt eben sein eigenes Gewicht nicht. Und das ist ein ganz tolles Gefühl. Aber Schwerelosigkeit hat bei so einem langen Aufenthalt auch einen unerwünschten Nebeneffekt. Weil man seine Muskeln kaum braucht, bauen sie ab und werden schlaff. Auch die Knochen bauen ab. Ein halbes Jahr im All kann man mit einem halben Jahr Aufenthalt im Bett vergleichen. Darum müssen Kosmonauten jeden Tag 2 Stunden Sport treiben. Mit Hilfe von Gurten schnallt sich der ESA-Astronaut auf den Sportgeräten fest. Auf der sogenannten Tretmühle, auf der man joggen kann, und auf dem Fahrradergometer. Fahrrad fährt Reiter entweder mit den Beinen oder mit den Armen. Was ich sehr bedauere nebenbei ist, dass es bisher noch nicht so eine Sportart gibt, die vergleichbar ist, sagen wir mal, wie Tennis spielen oder Tischtennis oder Badminton oder irgend sowas in der Art. Da hat man leider keinen Platz da drin, aber das wäre natürlich eine tolle Sache, dass da wäre dann auch neben dem reinen Trainingseffekt auch noch so ein bisschen Spaß mit dabei, aber das gibt es leider dort oben noch nicht. Zum 20. Oktober 1995 hin trainiert er hauptsächlich die Muskeln in den Armen. Denn da bereitet er sich auf seinen Außenbordeinsatz vor. In Gedanken geht er jeden Schritt, jeden Handgriff, jede Körperdrehung durch. Nachts träumt er davon. Er kann seinen Part, das weiß er. Jetzt muss nur noch die Technik mitspielen. 12. Oktober 1995. Thomas Reiter und sein russischer Kollege Avdejew befinden sich in der Luftschleuse. Durch Öffnungen im Rücken sind sie in ihre Außenbordanzüge eingestiegen. Alle lebenserhaltenden Systeme befinden sich im Inneren, im Rückenbereich des Anzugs. Zum Beispiel Ventilatoren, Wasserpumpen, Druckregler, Sauerstoffbehälter, Funkanlage. Jeder der Ausrüstungsgegenstände hat ein 1:1 Backup-System. Das heißt, wenn eines der lebensnotwendigen Systeme ausfallen sollte, übernimmt sofort ein anderes die Versorgung. Reiter hat zuletzt die Spange am Handschuh des Anzuges geschlossen. 11.50 Uhr. Es ist soweit. Von der Erde kommt das Okay für den Ausstieg. Thomas Reiter spürt sein Herz klopfen. Gedämpft durch die Kopfhörer seines Funkgeräts nimmt er seinen Atem wahr. Er schiebt seinen Körper aus der Luftschleuse in den freien Weltraum. Thomas Reiter ist jetzt froh, dass er so gut vorbereitet wurde auf diesen Einsatz. Das im Tauchbecken auf der Erde einstudierte Programm spult sich fast wie von selbst ab. Schritt für Schritt hangelt er sich am Außengeländer der Mir entlang. Jeden Zentimeter, den er sich vorrobt, muss er sich hart erkämpfen. Mit einem Spaziergang, auch wenn es so genannt wird, hat das nicht viel zu tun. Erstens wird man nicht da rausgeschickt, um sich zu vergnügen, sondern man hat auch da natürlich Aufgaben zu bewältigen. Und auch da ist natürlich jede Minute verplant. Es ist eine sehr aufwendige Sache, rauszugehen. Und es ist vor allen Dingen, obwohl man in der Schwerelosigkeit sich bewegt, richtige Knochenarbeit. Im freien Weltraum herrscht Vakuum. Der Spezialanzug, den Thomas Reiter daher tragen muss, ist mit Überdruck versehen. So ein Raumanzug, der ist richtig prall aufgeblasen. Also der ist richtig prall, den können Sie kaum zusammendrücken. Ne? Und jetzt muss man sich mal vorstellen, man wäre beispielsweise im Inneren eines Autoreifens, der ja auch prall aufgeblasen ist, und müsste den jetzt von innen verbiegen. Da kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass das mit doch gewissen Kräften verbunden ist. Und deshalb ist eben die Arbeit in so einem Raumanzug alles andere als ein Spaziergang. Das ist richtig harte körperliche Arbeit, weil alles, was Sie mit Ihren Armen, mit Ihren Händen machen müssen, müssen Sie erstmal gegen diesen Widerstand machen, der sich aus diesem Überdruck, so wie ich es gerade geschildert habe, ergibt. Gesichert wird Reiter bei seinem Außenbordeinsatz durch zwei Sicherungsleinen, an deren Enden sich Karabinerhaken befinden, die am Außengeländer der Mir eingehakt werden. Sollten sich die Karabinerhaken lösen, ist er verloren. Dann driftet er im freien Weltraum davon. Dann gibt es kein Zurück mehr. Also deshalb ist es ausgesprochen wichtig, immer darauf zu achten, dass man sicher mit dieser Station verbunden ist. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum man jeden Handgriff üben muss. Man kommt nicht mehr dran. 5 Stunden und 16 Minuten dauert der erfolgreiche Einsatz. Dann sind Reiter und sein russischer Kollege wieder zurück in der relativen Sicherheit der Raumstation. Nach Monaten auf der Raumstation sehnt man sich nach Abwechslung, auch mal nach anderen Gesichtern. Am 15. November 1995 legt das amerikanische Space Shuttle Atlantis mit seiner 5-köpfigen Besatzung an der Mir an. Es waren leider Gottes nur 3 Tage und diese 3 Tage, die vergingen natürlich viel zu schnell. Wir hatten als Gastgeschenk, und das war eine ganz tolle Überraschung von der amerikanischen Besatzung, so eine elektronische Gitarre mit hochbekommen. Und bei unserem Abschiedsabend an Bord der Mir-Station haben wir dann zusammen, der kanadische Astronaut Chris Hadfield und ich, da Gitarre gespielt, und das war eine ganz tolle Sache. Im Kontrollzentrum in Kaliningrad sieht Jähn die Fernsehübertragung vom Abschiedsfest. 18 Jahre früher, als er als erster Deutscher ins All aufbrach, mitten im Kalten Krieg, wäre solch ein entspanntes russisch-amerikanisches Treffen im Weltraum undenkbar gewesen. Der Weltraumpionier freut sich, dass es jetzt anders geworden ist. Seit er die Erde von außerhalb gesehen hat, kann er den Sinn von Kriegen, ob sie nun heiß oder kalt geführt werden, nicht mehr verstehen. Aus dem All erkennt man keine Ländergrenzen, hat er auf vielen Veranstaltungen nach seinem Weltraumflug gesagt. Da gibt es nur die eine Erde, und die ist ungeteilt. Oh. Am 29. Februar 1996 endet die Forschungsmission von Thomas Reiter auf der Mir. Genau wie Jähn kommt er mit dem Landeapparat der Soyuz-Kapsel zur Erde zurück. Er sieht blass, müde und sehr erschöpft aus. Zunächst mal kann er nicht mal mehr eigenständig gehen, muss gestützt oder sogar getragen werden. Sein Gleichgewichtssystem muss sich erst wieder an die Schwerkraft anpassen. Es dauert 4 oder 5 Tage, bis er sich wieder einigermaßen normal bewegen kann. 3 Wochen behält man ihn unter medizinischer Beobachtung, abgeschirmt von anderen Menschen in Quarantäne. In diesen Wochen in der Quarantäne fragt sich Thomas Reiter oft, ob er wohl noch einmal in den Weltraum zurückkehren wird. Thomas Reiter hat Glück. Er wird für eine neue Mission berufen. Nach jahrelanger intensiver Vorbereitung soll er 2006 als erster Europäer für 7 Monate zur Internationalen Raumstation fliegen. Die Internationale Raumstation ISS hat die russische Mir abgelöst. 1998 wurde das erste Modul ins All geschossen. Auf der ISS arbeiten viele verschiedene Nationen in der Weltraumforschung zusammen. Reiter freut sich auf seinen nächsten Einsatz. Zur ISS wird er mit dem amerikanischen Shuttle fliegen. Mit viel Engagement wird die Weltraumforschung von der internationalen Gemeinschaft vorangetrieben. Das hat unter anderen wichtigen Gründen auch diesen. In absehbarer Zeit werden die Menschen die Energiereserven der Erde so weit ausgebeutet haben, dass sie neue Energiequellen erschließen müssen. Die Lösung für dieses grundlegende Problem wird möglicherweise aus dem Kosmos kommen. Im Jahr 2030 wird es möglich sein, bemannte Missionen zum Planeten Mars zu schicken. 3 Jahre wäre das Raumschiff unterwegs. Die Technologien, die dafür benötigt werden, sind bereits vorhanden. Sie müssen nur noch verfeinert werden. Besonders der Energieverbrauch bereitet Wissenschaftlern von heute noch Kopfzerbrechen. Auch dafür dient die Forschung auf der ISS. Die Reise zu fernen Planeten ist mit großen Gefahren verbunden. Kosmonauten nehmen ein hohes Risiko auf sich, um das Unbekannte zu erforschen. Sie tun dies, weil sie einen Traum träumen, der so alt ist wie die Menschheit. Den Traum vom Entdecken neuer Welten. Als es auf der Erde keine weißen Flecken mehr gab, kamen Kosmonauten wie Juri Gagarin, Sigmund Jähn oder Thomas Reiter und setzten ihr Leben dafür ein, in den Weltraum vorzudringen. Sie wurden reich belohnt, durch den Blick, den sie aus dem Kosmos auf unsere Erde werfen durften. Auch in der Zukunft wird es Menschen geben, denen die unbekannten Weiten des Universums keine Ruhe lassen werden, die weiterfliegen wollen, noch viel weiter. Sigmund Jähn meint, dass der eigentliche Aufbruch der Menschen ins All erst noch bevorsteht. Irgendwann haben die Menschen davon geträumt, zu fliegen. Jetzt können sie fliegen. Irgendwann haben sie davon geträumt, in den Weltraum zu fliegen. Die ersten Schritte haben sie gemacht. Irgendwann werden die Menschen zum Mars fliegen. Der Traum der Menschen geht immer weiter. Auf Wiederhören bei Audible.